vielen, vielen Tagen unsere Straße auf und ab. Bleibt er statt vor jedem Türschild stehen, als stünde er vor einem Grab. Der Bart ist stopplich und die Füße tun ihm weh, sein Weg war lang und hart. Er blickt sich traurig um und läuft zu mir zurück, brummelt etwas in seinen Bart. Und er fragt mich, wo die Nummer 48 sei, und ich kenn sie nicht. Wow, oh, oh, kenn sie nicht. Kenn nur meine eigene Nummer. Und ich frag, ob die besagte 48 wirklich in der Straße sei. Er pocht mit seinem Stock an meiner Haustür. Dies hier ist die Nummer 3. Dann die Nummer 5, die 7 und die 9. Gegenüber steht die 2. So sei er bis an die 50 vorgestoßen. Ah, dort ist die Straße vorbei. Und ich nehme ihn beim Arm und geh die Nummern ab, Haus für Haus. 46, 47, 49, 50 und aus. Und er fragt mich fordernd, wo die 48 sei. Die Zahl ist nicht dabei. Wow, oh, nicht dabei. Vielen, vielen Tagen unsere Straße auf und ab. Bleib gehetzt vor jeder Haustür stehen, ob es die 48 wirklich gab. Der alte Mann ist längst verschwunden, mir wachsen Stoppeln im Gesicht. Und wenn mich einer nach der Uhrzeit fragt, ja selbst den Monat wüsste ich nicht. Aber eines weiß ich, bald wird jemand bei mir stehen und der wird mit mir gehen. Nach der 48 sehen, nach der 48 sehen. Aber eines weiß ich, bald wird jemand bei mir stehen.